Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Donnerstagmorgen, da bekommen all jene, die jetzt schon wach sind, noch zwei Tipps, was sie heute Abend machen können, dass sie, wohin sie heute Abend in die Kinos gehen können. Und wann, wenn nicht im November, ist Kinowetter. Für Anke Lewicke ist ja das ganze Jahr Kinozeit. Sie ist unsere Filmkritikerin und jetzt im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir über die neuen Filme reden, haben Sie eigentlich schon mal ausgerechnet, wie viele Tage im Jahr Sie im Kino sitzen? Ich würde mal sagen 340. Oje, oje. Okay, dann geht's jetzt los mit zwei Filmen, die sie gesehen hat. Der eine, über den haben wir diese Woche auch in dieser Sendung schon gesprochen, Fatih Akins neuer Film Aus dem Nichts. Der wurde ja bei seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes von der internationalen Kritik nicht allzu positiv aufgenommen. Von der deutschen Seite wird er trotzdem ins Oscar-Rennen geschickt. Erzählt wird ja die Geschichte einer Frau, die bei einem Bombenattentat Mann und Sohn verliert und die Spuren führen ins rechtsextreme Lager. Wie politisch ist dieser Film von Fatih Akin? Inwieweit bezieht er Stellung zu aktuellen Ereignissen? Ja, ich würde sagen, das Politische läuft eher mit. Also Fatih Akin ist ja eher ein emotionaler Erzähler und so ist der Film auch direkt so vom Beginn an relativ wuchtig erzählt. Wir sehen, wie diese Frau Katja Nuri heiratet im Gefängnis und die aufgeregte Handkamera nimmt auch die Gefühlsaufregung mit. Dann gibt es einen Schnitt, die beiden sind verheiratet, wohnen jetzt in Hamburg im Schanzenviertel, haben einen kleinen Sohn und dann kommt es eben zu diesem Bombenattentat und dann bricht diese Frau zusammen, das ganze Leben für sie und dann beginnt eben diese Recherche, die schon sehr angelehnt ist an den ganzen NSU-Prozessen. Da bekommt man auch mit, dass Fatih Akin und sein Drehbuchautor Hag Bohm sehr recherchiert haben. Und wie damals wird hier eben auch im Film erstmal im Milieu der Opfer recherchiert. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Bleiben Sie stehen! Ich muss zu meiner Familie! Ich muss zu meiner Familie! War Ihr Mann religiös? Bitte? Möglicherweise sind Ihr Mann und Ihr Sohn Opfer eines Racheaktes. Von wem denn? Die in der Mordsache gemachten neueren Ermittlungserkenntnisse erfordern eine Hausdurchsuchung. Was für Erkenntnisse? Mein Mann hat niemanden umgebracht. Er wurde umgebracht. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass die Spuren ins rechtsextreme Lager führen. Es wird ein Neonazi-Pärchen verhaftet. Und dann bei dieser Gerichtsverhandlung, also da wäre ich gerne Richterin gewesen. Da sind die Beweise so offensichtlich. Und da wird der Film dann auf einmal total naiv. Und in dieser Naivität, wie das deutsche Rechtssystem gezeigt wird, wird der Film dann auch sehr banalisieren, geradezu politisch unscharf. Das finde ich so ein bisschen schade. Und dann gibt es noch einen dritten Teil. Auf dieses Gerichtsdrama kommt dann eine sehr persönliche Rachegeschichte und die ist schon sehr gut erzählt visuell, da wird die Kamera auch ganz ruhig, aber trotzdem wird da eine Lösung quasi im Kino gesucht, also das kennen wir ja, ein Mann sieht rot, hier sieht eben eine Frau rot, also da hätte ich mir doch noch eine andere Wendung gewünscht. In Cannes ist ja die Hauptdarstellerin Diane Kruger, sage ich jetzt mal in der amerikanischen Aussprache, als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Fanden Sie das eine gute Entscheidung? Ja, auf alle Fälle, weil sie hält wirklich diese drei Tonlagen zusammen, was die Regie nicht schafft. Und sie spielt eben nicht nur Trauer, Verzweiflung, Unmacht, sondern sie verkörpert die regelrecht. Und deshalb bleibt man die ganze Zeit auch dran. Und auch wenn sie am Ende diese Kriegerin ist, sie hat sowieso so eine Samurai-Tätowierung, dann glaubt mir ihr das auch. Und dann ist sie so ruhig und entschlossen, für ihre eigene Gerechtigkeit zu sorgen. Also ihr nimmt man alles ab, was man im Film teilweise nicht abnimmt. Auch der zweite Film, über den wir heute sprechen wollen, der spielt vor einem realen Hintergrund. Catherine Bigelows Film Detroit, der spielt während der fünftägigen Riots im Jahr 1967 in der titelgebenden Stadt. Über 40 Menschen kamen damals während gewalttätiger Straßenkämpfe ums Leben. Über 7000 Menschen wurden verhaftet, 2000 Gebäude zerstört. So hört sich die aufgeladene Stimmung im Film damals an. Ich nehme an, es geht um den Vorfall im Hotel. Was war denn im Hotel? Erzähle ich Ihnen. Ich war beim Sicherheitsdienst in Wisconsin. Und am Dienstagabend hörten wir Schüsse aus der Richtung vom Algier. Die Polizei war da. Es gab eine Riesenschießerei. Als ich dann reinging, waren drei Jungs bereits tot. Sie waren also schon tot, als Sie eintrafen? Ja, Sir. Catherine Bigelow versteht es ja, wie schon mit ihrem Irak-Kriegsfilm The Hurt Locker oder Zero Dark Thread über die Jagd auf Osama bin Laden, politische Themen mit den Mitteln des Genre-Kinos aufzugreifen. Wie macht sie das in diesem Film? Ja, interessanterweise hat der Film eine ähnliche Struktur wie der von Fatih Akin. Es gibt auch ein Gerichtsdrama und am Ende dann auch eine sehr persönliche Geschichte. Und am Anfang nimmt sie uns wirklich richtig mit in diese Aufstände rein. Das ist eine ganz nervöse Handkamera, dann sind es so reportagehafte Bilder und man hört auch die ganze Zeit O-Ton-Nachrichten, also sie katapultiert den Zuschauer wirklich mit in die Situation und dann fallen eben diese Schüsse, die wir eben da auch im Dialogausschnitt gehört haben und Polizei und Militär stürmen eben dieses Gebäude, sie denken, das ist ein Scharfschütze, sie suchen den Täter und da finde ich, gibt der Film so ein bisschen um, weil er die ganze Zeit eben den Rassismus der Polizei wie in einem Horrorfilm quasi vorführt, also man denkt gar nicht mehr über die strukturelle Gewalt dahinter nach, sondern man ist eben bei diesem einen weißen Polizisten und die Kamera berauscht sich auch die ganze Zeit an seinem wutverzerrten Gesicht. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel Kino gewesen, aber beim Gerichtsdrama wird dann quasi die strukturelle Gewalt eben der weißen Macht auch nachgeliefert und dann bei der persönlichen Geschichte, auch wenn die so ein bisschen Hollywoodesk wirkt, ist die sehr berührend. Anke Lewicke war das über Detroit und aus dem Nichts. Beide Filme kommen heute in die deutschen Kinos.